Diskussion. Wenn du in der Stadt wohnst, kannst du das Auto ruhig zu Hause lassen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommst du schneller ans Ziel. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Kosten der Nutzung. Flexibilität und Gebundenheit. Stau- und Luftverschmutzung. Fahrzeiten und Wartezeiten. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Ja, da ist was Wahres dran. Da ich noch keinen Führerschein habe, nehme ich jeden Tag den Bus. Und ich bin mit dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz in meiner Stadt völlig zufrieden. Es ist schnell, effektiv und billig. Schnell, weil es bei uns Busspuren gibt, wo Autos nicht fahren dürfen. Also praktisch steckt kein Bus im Stau fest. Ein weiteres Argument dafür ist, dass Fahrgäste keine Parkplatzprobleme in der Innenstadt haben, da sie immer direkt am Ziel ankommen. Das macht die Fahrt mit dem Bus noch schneller. Sicher, aber Sie können nicht selber entscheiden, wann Sie losfahren, da Sie sich an einen Fahrplan halten müssen. Und was ist mit nachts? Da können Sie nicht den Bus nehmen. Nachts wird geschlafen. Das ist kein überzeugendes Gegenargument. Und ausnahmsweise kann man auch das Taxi nehmen, wenn die Party zu spät endet. Noch dazu kann man abends auch angetrunken oder todmüde die Straßenbahn nehmen. Das ginge mit dem Auto nicht. Und die Sache mit dem Fahrplan stimmt auch nicht. Die Busse fahren doch alle 5 Minuten in der Hauptverkehrszeit. Trotz Verspätungen und Wartezeiten kommt man also mit Bus und Bahn schneller ans Ziel als mit dem eigenen Auto. Den Großeinkauf kann man aber nur mit einem Auto machen. Das Auto ist bequemer. Oder lieben Sie es, eine Stunde in der überfüllten Straßenbahn zu stehen? Das Einkaufen wird bei uns mit dem Familienauto erledigt. Dazu ist der Wagen ja da. Und das mit dem Stehen dürfte vorkommen. Das will ich nicht abstreiten. Aber im Gegensatz zum Auto ist es während der Fahrt möglich, ein Buch oder die Zeitung zu lesen. Ich kann also die Fahrzeit nutzen. In einem Auto können bis zu 5 Personen mitfahren. Im Bus müssten Sie alle ein Ticket kaufen. So spart eine Familie viel Geld. Ja, wenn Sie nur die Spritkosten rechnen. Sie sollten da aber die Kosten für Versicherung, Steuern, Wartung und Reparaturen mit einkalkulieren. Für Kinder unter 6 Jahren ist der öffentliche Nahverkehr kostenlos. Und wenn zufällig ein Smog-Alarm erlassen wird, woran natürlich Autos schuld sind, dann wird der ganze öffentliche Stadtverkehr für alle Verkehrsteilnehmer frei. Ich bin überzeugt, dass Bus, Straßenbahn und U-Bahn preislich viel günstiger sind als PKWs.